بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Gewiss, das Beben der Stunde ist eine gewaltige Sache. An dem Tag, da ihr es seht, wird jede Stillende aus Entsetzen übersehen, was sie soeben stillt, und jede Schwangere wird mit dem niederkommen, was sie trägt. Und du siehst die Menschen trunken, obwohl sie nicht betrunken sind. Aber die Strafe Allahs ist streng. Und unter den Menschen gibt es manch einen, der über Allah ohne Wissen streitet und jedem rebellischen Satan folgt, gegen den vorgezeichnet ist, dass er denjenigen, der ihn zum Schutz hernimmt, dass er ihn in die Irre führen und zur Strafe der Feuerglut leiten wird. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. O ihr Menschen, wenn ihr über die Auferweckung im Zweifel seid, so haben wir euch aus Erde erschaffen, hierauf aus einem Samentropfen, hierauf aus einem Anhängsel, hierauf aus einem kleinen Klumpen, gestaltet und umgestaltet, um es euch klarzumachen. Und wir lassen, was wir wollen, im Mutterleib auf eine festgesetzte Frist untergebracht. Danach lassen wir euch als kleine Kinder hervorkommen. Hierauf lassen wir euch heranwachsen, damit ihr eure Vollreife erlangt. Und mancher von euch wird frühzeitig abberufen, und manch einer von euch wird in das niedrigste Greisenalter gebracht, sodass er nach dem vorherigen Wissen nichts mehr weiß. Und du siehst die Erde regungslos. Doch wenn wir Wasser auf sie herabkommen lassen, regt sie sich, schwillt und lässt von jeder entzückenden Pflanzenart wachsen. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Dies, weil Allah die Wahrheit ist und weil er die Toten wieder lebendig macht und weil er zu allem die Macht hat und weil die Stunde kommt, an der es keinen Zweifel gibt und weil Allah all diejenigen auferwecken wird, die in den Gräbern sind. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. Doch gibt es unter den Menschen manchen, der über Allah ohne Wissen, ohne Rechtleitung und ohne erleuchtendes Buch streitet, indem er sich hochmütig zur Seite wendet, um von Allahs Weg in die Irre zu führen. Schande gibt es für ihn im Diesseits, und wir lassen ihn am Tag der Auferstehung die Strafe des Brennens kosten. Dies geschieht wegen dessen, was deine Hände vorausgeschickt haben. Und deshalb, weil Allah keiner ist, der den Menschen Unrecht zufügt. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. Und unter den Menschen gibt es manchen, der Allah nur am Rande dient. Wenn ihn etwas Gutes trifft, ist er damit beruhigt. Doch wenn ihn eine Versuchung trifft, macht er eine Kehrtwende. Er verliert das Diesseits und das Jenseits. Das ist der deutliche Verlust. Er ruft anstatt Allahs das an, was ihm weder schadet noch nützt. Das ist wirklich der tiefe Irrtum. Er ruft denjenigen an, von dem eher Schaden zu erwarten ist als Nutzen. Ein wahrlich schlimmer Schutzherr und ein wahrlich schlimmer Gefährte. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. Gewiss, Allah lässt diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, in Gärten eingehen, durcheilt von Bächen. Gewiss, Allah tut, was er will. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. Wer meint, dass Allah ihm im Diesseits und Jenseits nicht helfen werde, der strecke doch ein Seil zum Himmel, dann schneide er es ab. So schaue er, ob nun seine List das wegnimmt, was ihn ergrimmen lässt. So haben wir ihn als klare Zeichen hinabgesandt. Und es ist so, dass Allah recht leitet, wen er will. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. Gewiss, diejenigen, die glauben und diejenigen, die dem Judentum angehören und die Sabäer und die Christen und die Majus und diejenigen, die Götzendiener sind. Gewiss, Allah wird am Tag der Auferstehung zwischen ihnen entscheiden. Allah ist ja über alles Zeuge. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Siehst du nicht, dass sich vor Allah jeder niederwirft, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist, und auch die Sonne, der Mond und die Sterne, die Berge, die Bäume und die Tiere und viele von den Menschen. Und gegen viele ist die Strafe unvermeidlich geworden. Und wen Allah der Schmach aussetzt, der hat niemandem, der ihm Ehre erweist. Gewiss, Allah tut, was er will. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. Das sind zwei